Wagen verkratzt, Lackausbesserung, Politurmaschine. Liebste war überrascht. Wurstelst du morgens mit Eis herum? Glasschutzschicht für Autofahrer. Hast du genug von Lichtgirlande? Laser- und LED-Beleuchtung sind angekommen.